Kundgabe 5589. Empfangen durch Bertha Dudde am 29.01.1953. Ende. Plötzlich mitten im Taumel des Weltgenusses. Im Taumel des Weltgenusses achten die Menschen nicht auf die Zeichen von oben, und das Ende nahet mit Riesenschritten. Die Welt hält alle ihre Sinne gefangen, der Geist ist völlig umnebelt. Sie achten keines Gottes und fürchten keine Macht über sich, denn sie geben sich zufrieden mit den Maßnahmen der irdischen Machthaber, denen sie desto mehr zujubeln, je weltlicher sie sind und ihnen weltliche Verbesserungen versprechen. Es ist ein Zustand wie zur Zeit der Sündflut. Die erhöhte Lebenslust lässt sie zu keinem geistigen Gedanken kommen, und die Erfüllung ihrer Wünsche und Begierden ist sündhaft, weil sie kein Maß mehr halten und zügellos genießen und sich dadurch völlig in die Hände des Gegners von Gott begeben. Und er hat bei diesen Menschen sein Spiel gewonnen. Er lockte mit irdischen Gütern und gewann sie überraschend schnell. Sein Sieg aber bedeutet für die Menschen Tod, den Tod des Leibes und der Seele. Denn das Ende lässt nicht mehr lange auf sich warten. Das Ende kommt mitten im Taumel des Genusses. Unerwartet und so schnell, dass keiner sich zu besinnen vermag und es keine Rettung mehr gibt. Sie hätten es wohl erkennen können, dass es kurz vor Mitternacht ist, denn alle Anzeichen sprachen dafür. Doch sie verstopften sich Ohren und Augen, um nicht das hören und sehen zu brauchen, was sie nicht hören und sehen wollten. Und so kommt das Ende überraschend. Wenn Lust und Laster den Höhepunkt erreicht haben, wenn die Sünde so überhand nimmt, dass ihr nicht mehr Einhalt geboten werden kann durch Warnungen und Mahnungen der Diener Gottes, dann muss das Gericht kommen, das angekündigt wurde, stets und ständig. Darum achtet der Zeichen. Es wird ein irdischer Wohlstand zu erkennen sein, der für die Weltmenschen ungehemmten Lebensgenuss bedeutet, die nun der Welt abzugewinnen suchen, was nur möglich ist. Dabei werden ihnen die Mahnungen ihrer gläubigen Brüder unbequem und hinderlich sein, und darum werden letztere angefeindet werden in solchen Maßen, dass für die Gläubigen eine Notzeit anbricht, um des Namens Jesu willen, weil dessen Lehre die sündhaften Menschen zum Ziel ihrer Angriffe machen und weil jeder, der sich zu Jesus und seiner Lehre bekennt, alles dessen beraubt wird, was ihm für sein Leben nötig ist. Doch diese Notzeit wird vorübergehen zum Segen der Gläubigen, denn ihr Glaube wird immer stärker werden, weil offensichtlich eine Kraft von oben ihnen zugeleitet wird und weil sie das Wort Gottes hören können, direkt oder durch seine Boten. Und das ist die Zeit, die noch vor euch liegt, die kommen wird, unwiderruflich, und die überwunden werden muss, weil es nun gilt, die Böcke von den Schafen zu scheiden, weil eine Klärung der Gesinnung des Einzelnen kommen muss, weil sich der Einzelne entscheiden muss für oder gegen Gott und eine solche Entscheidung in völlig freiem Willen stattfinden soll und daher auch eine Bedrängnis von Seiten irdischer Gewalt zugelassen ist. Wie aber auch Gnaden von oben ungewöhnlich Kraft geben denen, die sie nützen wollen im Glauben an Gott, an Jesus Christus, den Sohn Gottes und Erlöser der Welt. Schwere Zeiten werden die Menschen noch erleben müssen, doch gesegnet, wer das Leben schwer empfindet. Denn die anderen werden untergehen, weil sie keiner Zeichen geachtet haben, weil sie nichts über sich fürchteten und daher am Tage des Gerichtes doch dem Richterspruch Gottes sich stellen müssen, wenn das Ende dieser Erde gekommen ist. Amen.